Ich denke dein, ich denke dein, ich denke dein, ich denke dein, ich denke dein, wenn sich im Blütenregen der Frühling malt. Und wenn des Sommers mit gereifter Segen in den Ähren strahlt, ich denke dein, wenn sich das Weltmeer tönt gen Himmel hebt. Und vor der Wogen, wo des Ufers Stöhnen zurückgebet, ich denke dein, ich denke dein, ich denke dein. Ich denke dein, beim trüben Lampenschein, in bitteren Leiden, gedenk ich dein, die bange Seele fleht nah am Scheiden, gedenke mein. Ich denke dein, wenn sich der Abendröte im Hain verliert und Philomelens Klage leise flötend die Seele rührt. Ich denke dein, bis wehende Zypressen mein Grab umziehen und auch in Tempel sein soll unvergessen dein Name blühen. Ich denke dein, ich denke dein, ich denke dein, ich denke dein, beim trüben Lampenschein, in bitteren Leiden, gedenk ich dein, die bange Seele fleht nach am Scheiden, gedenke mein. Gedenke mein, ich denke dein, wenn ruhen dich im Bette kann im Morgen sehen. Von jenem gilt der Wahl, ich rette mich aus meinem Flehen. Ich denke dein, ich denke dein, ich denke dein. Ich denke dein, beim trüben Lampenschein, in bitterer Weise, gedenk ich dein, die bange Seele, fleht nah am Scheiden, gedenke mein, gedenke mein.